Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Eine Minute Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Die Freitagnacht, das ist ja immer eine freie Themennacht, also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Philipp und Philipp ist 19 Jahre alt. Hallo Philipp. Hallo Domian. Hallo Philipp. Um was geht's bei dir? Ich würde gern mit dir über meine aktuelle Situation zu Hause sprechen. Mhm. Und zwar sind meine Eltern seit über 13 Jahren getrennt. Ja. Und seitdem wohne ich bei meinem Vater. Mhm. Und vor ungefähr 10 Jahren hat mein Vater geheiratet, und zwar eine thailändische Frau. Mhm. Das ging damals über eine Kontaktanzeige. Also sie war damals noch in Thailand und hatte hier wohl schon eine Schwester wohnen. Mhm. Die wohnte schon in Deutschland. Und dann hat sie wohl die Anzeige aufgegeben für sie. Und ja, so kam das dann, dass mein Vater damals einen höheren Kredit aufgenommen hat sogar, um sie quasi aus Thailand nach Deutschland zu holen. Ja, wie viel Geld war da im Spiel, weißt du das? Es waren ein paar wenige Tausend waren das, glaube ich. Also schon einiges, ja. Das war vor 10 Jahren, dann bist du also mit dieser Frau groß geworden, ne? Richtig, das kann man so sagen, ja. Also die Frau wohnt auch mit bei euch dann im Haushalt, ja klar. Genau, sie wohnt noch hier, genau, ja. So, und im ersten Jahr, sage ich mal, war das auch alles ganz prima. Man hat mal zusammen zu dritt was unternommen, draußen mal Badminton gespielt oder so. Also eigentlich, wie so ein guter Anfang aussehen sollte. Und nach diesem einen Jahr ungefähr drehte sie sich um 180 Grad, sage ich mal. Mhm. Und man spürte plötzlich, dass es eigentlich nur ums Geld geht. Mhm. Nach einem Jahr schon? Ja, genau. Und zwar hat sie damals schon einen Job hier angefangen und das Geld, was sie verdient hat, hat sie monatlich fast komplett nach Thailand zur Verwandtschaft geschickt. Aber sag mal, nach einem Jahr, da warst du dann mal gerade 10 Jahre alt ungefähr. Wie hast du das gemerkt, dass es ihr augenscheinlich nur noch ums Geld ging? Ja, so in dem Alter achtet man ja noch nicht so darauf. Das ist richtig. Das durch die Erzählung von meinem Vater auch. Mhm. Und ich habe das, wie sich das entwickelt hat, alles so mitbekommen. Mhm. Jedenfalls war sie damals schon sehr schlecht auf mich zu sprechen. Also immer wenn mein Vater nicht zu Hause war, als er auf der Arbeit war, gab es heftige verbale Auseinandersetzungen schon. Mhm. Sie hatte damals als 10-jähriger Junge, muss man bedenken, von mir verlangt, dass ich quasi meine Sachen wasche, für mich koche, mein Zimmer putze, alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Das heißt, das war nicht... Das hat sie immer nur gemacht, wenn mein Vater nicht da war. Also quasi... Ja, hast du seinem Vater erzählt? Ich habe ihm das erzählt. Und? Teilweise, weil es auch richtig weit ging, habe ich ihn während so Streitsituationen auch mal angerufen auf der Arbeit. Mhm. Und dann kam er auch rüber, weil sein Job war nicht weit von der Wohnung weg. Da ging das mal. weil also es wirklich heftig war. Und dann hat er ihr eben auch seinen Teil gesagt. Mhm. Und ich so von wegen, dass das hier nicht angeht, dass ich, was ich alles machen soll. Ja. Also er hat sich dann schon auf deine Seite gestellt, aber es hat nicht dauerhaft geholfen. Richtig. Es war quasi, es war immer was zwischen dieser Frau und mir. Mhm. Bis heute. Bis heute, genau. Das heißt, die letzten acht, neun Jahre waren nun gerade nicht rosig für dich. Auf keinen Fall. Also das war auch nur der Anfang. Das kommt noch viel heftiger. Was war denn das Heftigste? Fangen wir mal so. Machen wir mal so weiter. Das Heftigste, was mir spontan einfallen würde, war eine richtig heftige Auseinandersetzung zwischen ihr und mir. Da war mein Vater zu Hause auch anwesend. Wie alt warst du da? Das war erst vor circa anderthalb Jahren. Ja, um was ging es da? Das hatte sich so entfacht, dass ich morgens zur Schule musste. Ich musste auch eine Klausur schreiben an diesem Tag. Mhm. Und sie war morgens im Bad und ich musste eben ins Bad gehen. Also es war nichts Außergewöhnliches eigentlich. Mhm. Mein Vater wies sie dann halt darauf hin und ich auch. Und von jetzt auf gleich tickte sie einfach richtig aus. Also ich weiß nicht, sie hat mich direkt angegriffen verbal und ich weiß nicht. Das Schlimme ist, dass sie mich, ich muss dazu sagen, es gab... Also es ging richtig heftig zu und dein Vater war dabei. Wie hat dein Vater sich denn da verhalten? Er war dabei und es war so schlimm, dass sie mich sogar als schwule Sau bezeichnet hat, weil sie kurz vorher mitbekommen hat, ein, zwei Wochen vorher ungefähr, dass ich eben homosexuell bin, weil ich meinen Freund auch mit nach Hause gebracht habe. Okay, das schlimme Beleidigung. Was hat dein Vater gesagt? Ja, also er ist auch sehr aufgebracht gewesen und hat sich schon auf meine Seite eher gestellt, aber halt, er hat zu ihr gesagt, dass das so überhaupt nicht geht und ja, so Dinge halt. Aber kann es sein, dass dein Vater ein bisschen unter den Kartoffeln der Frau steht? Absolut. Wenn, denn also ich habe das immer so verbildlicht gesagt, dass sie quasi die Fernbedienung ist und er ist das kleine Auto. Also hartes Urteil. Ja, aber das ist wirklich so, wenn man das über die ganzen Jahre beobachtet. Ja, weil dein Vater hat ja die ganzen Jahre auch mitbekommen, dass es dir nicht gut geht und dass sie dich offensichtlich nicht sehr mag und dass du darunter leidest. Und er hat sich nicht richtig und eindeutig auf die Seite seines Sohnes geschlagen, sondern hat das so alles... So sieht das aus, ja. Bist du sauer darüber? Das ist das, was mich auch so belastet. Ja? Ich frage mich, warum unternimmt er nicht Schritte gegen diese Frau? Oder wenigstens sich mal erkundigen bei einem Rechtsanwalt. Ist das denn immer noch so, dass sehr viel Geld in ihre Heimat fließt? Mittlerweile haben die dort so viel Geld, dass ihr Bruder sich ein großes Haus bauen konnte, in dem er jetzt die Zimmer vermietet. Der finanziert sich also dort selbst. Was ist das denn für Geld? Ist das Geld, was sie hier in Deutschland verdient, oder ist das auch Geld von deinem Vater? Das ist das, was sie hier verdient, aber ich muss dazu sagen, sie bezahlt hier quasi nichts. Ja. Mein Vater bezahlt die ganzen Rechnungen, alles, was so ansteht. Mhm. Warum er das alles mitmacht, kann ich dir nicht sagen. Ich lege jedenfalls auch die Hand dafür ins Feuer, dass dazwischen nie eine Liebe herrschte. Es läuft zwischen den beiden auch nicht. Redest du denn mit deinem Vater da offen drüber und fragst ihn, wie seine Gefühle für diese Frau sind oder noch sind? Er ist generell eher der Typ, der mit dem man nur sehr schwer reden kann. Ja. Also er verarbeitet Dinge auch eher für sich. Also du beobachtest das nur? Du beobachtest, dass da nicht mehr viel läuft zwischen den beiden? Oder vermutest es? Ja, lief auch nie wirklich was. Also ich merke das ja schon. Ja, also die gehen nicht zärtlich miteinander um? Nein, überhaupt nicht. Das ist keine Innigkeit, gar nichts? Nein, ist quasi einfach nur da. Aber du bist natürlich jetzt in einer misslichen Situation. Du bist jetzt schon 19 Jahre alt. Richtig. Immerhin läuft das fast 10 Jahre, die Misere. Mhm. Und wenn dein Vater die ganzen letzten 9 Jahre nichts gemacht hat, dann wage ich zu bezweifeln, dass er jetzt was tut. Hast du ihn denn schon mal richtig quasi aufgefordert, sich von dieser Frau zu trennen? Ja. Habe ich schon. Und was sagt er dann? Er hat Ja, er hat zum Beispiel damals in diesem heftigen Streit mit ihr mir versichert, er hat mir versprochen sogar, dass er etwas dagegen unternehmen wird. Er wird sich einfach mal beim Rechtsanwalt erkundigen. Aber er hat nichts getan. Was will er denn, Moment, was will er denn beim Rechtsanwalt? Nein, es geht einfach nur darum, was man dagegen machen kann. Wogegen? Einfach diese, ja, gegen diese Frau. Indem man sich trennt von der Frau. Ja, richtig. Weil er hat auch unheimliche Angst irgendwie, was ich schon so mitbekommen habe, wenn ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass er irgendwie eine Stange Geld an der Unterhalt dann bezahlen müsste. Und ach so. Aber er weiß das ja alles gar ach so, nicht 100%. Verstehe. Ja, dann sollte er sich mal erkundigen, was er da machen kann. Offensichtlich ist er ja auch unglücklich in der Situation. Ja, das ist aber halt leicht gesagt. Das ist ja das, was ich ihm schon so oft gesagt habe, aber er unternimmt eben nichts. Aber er ist ein erwachsener Kerl. Ja. Du hast ja wahrscheinlich oft genug Kritik geäußert. Er kriegt die Situation im Haus mit, in der Wohnung mit. Und wenn er dann alleine den Hintern nicht hochkriegt, sage ich jetzt mal salopp, ist das eigentlich schon traurig. Und das wirst du gar nicht weiter forcieren können, das Ganze. Ja. Was willst du machen, als es ihn drängen und ihm das sagen? Und irgendwann ja, wirst du... Ja, das lasse ich halt ziemlich, weil ich rede mit ihr ja wirklich kein Wort. Also da herrscht keine Begrüßung oder kein Glückwunsch zu einem Geburtstag. Also wirklich nicht. Grauenhaft, grauenhaft. Und dann lebt man eng zusammen in einer Wohnung. Das ist doch schrecklich. Ja, eben. Und dann bleibt dir ja eigentlich nur noch übrig, irgendwie zu sehen, dass du so schnell wie möglich da rauskommst und ausziehst. Ja, aber ich weiß halt nicht, was ich machen kann. Also meine Mutter, sie wohnt nicht weit weg. Sie wohnt 10 Kilometer von hier weg. Und zu ihr habe ich ein überdurchschnittlich gutes Verhältnis. Also wir treffen uns öfter mal, gehen was essen. Und kannst kann du nicht zu ihr ziehen? Ja, das Problem ist, sie wohnt mit ihrem Freund zusammen, mittlerweile auch Mann, seit über einem Jahr. Auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und mit ihm verstehe ich mich schon einigermaßen gut. Aber die Wohnung wäre einfach zu klein, um zu okay. dritt. Auf egal, Dauer. Da muss irgendeine andere Lösung gefunden werden. Da muss er eine eigene Wohnung haben. Oder ein Zimmer hier. Das ist halt finanziell nicht so einfach. Ich habe jetzt mein Abi gemacht. Und ja, klar. Ja, sicher, ist mir schon klar. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, in einer Familie, in einer Wohnung zu leben, wo es eigentlich nur ätzend ist. Ja, wo Spannungen sind, wo Druck ist. Du kannst mit der Frau nicht, das wird sich auch nie wieder einrenken können. Dein Vater reagiert offensichtlich nicht darauf, auf dein Unwohlsein. Da bleibt dir ja nur über kurz oder lang wegzugehen und zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will das nicht mehr. Du kannst deinen Vater nicht drängen. Du kannst ihn ja nicht zum Rechtsanwalt schleifen. Das geht ja nicht. Natürlich, ja. Ich wäre unheimlich glücklich, hier raus sein zu können. Aber ich weiß halt nicht, was ich machen kann. Philipp, da musst du dich erkundigen, finanziell, ob du irgendeine Beihilfe bekommst oder du Jobs nebenher noch, dass du vielleicht hier irgendwo ein WG-Zimmer nimmst. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man das macht, aber da gibt es Mittel und Wege. Das muss zumindest dein Ziel sein, finde ich. Die Situation ist so eingefahren, die wirst du nicht ändern. Die muss dein Vater ändern, der muss wachgerüttelt werden. Vielleicht wird er wachgerüttelt, wenn du ausziehst, könnte sein. Ich hatte ein paar Mal schon meine Sachen in der Hand und war kurz davor auszuziehen, als es so heftige Auseinandersetzungen gab. Aber er hat halt wirklich alles Mögliche, hätte er versucht, mich hier zu behalten. Also er würde unheimlich darunter leiden, wenn okay, ich nicht mehr da wäre. Ja, das ist dann sein Problem. Du hast auch 8 Jahre unheimlich unter der Frau gelitten. Ja, vielleicht wird er wach, wenn du ausziehst. Philipp, mehr kann ich dir nicht sagen dazu. Ja. Du musst raus. Viel Glück wünsche ich dir dazu. Danke. Alles Vielen Gute. Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Freie Themennacht heute. Und ich bin verbunden mit Marion. Und Marion ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Marion. Warum rufst du mich an? Ich rufe dich an, weil ich seit 15 Jahren mit mir selber kämpfe. Ich habe meine Mutter damals alleine gelassen, als sie gestorben ist. Und ich leide bis heute sehr darunter. Was war denn damals genau? Die Mutter war an Brustkrebs erkrankt. Und ist praktisch 4 Jahre lang gestorben. Schwerer Kampf. Das war ein ganz kleiner Tumor, nur von 1,5 Millimeter. Und den hat man auch gut rausoperiert. Und die Therapien waren ja damals noch ganz anders, wie sie heute sind. Mhm. Und da hat man sie dann bestrahlt. Und sie hat durch diese Bestrahlung die ganze Haut verbrannt. Mhm. Und aus diesen Verbrennungen ist ein ganz aggressiver Hautkrebs entstanden, mhm, noch dazu. Und ja, der hat ihr dann praktisch, sie hat sich x-mal operieren lassen, ist x-mal Haut transplantiert worden. Also ein langer, schwerer Leidensweg. Ja, 4 Jahre lang. 4 Jahre lang. Hast du damals in ihrer Nähe gewohnt, in der gleichen Stadt, im gleichen Ort? Nee, das waren ungefähr 30 Minuten von ihr entfernt. Mhm. Meine mittlere Schwester, die hat direkt am Ort mitgewohnt und hat sich auch sehr gut um meine Mutter gekümmert. Mhm. Und ich hatte damals 4 kleine Kinder, die waren also noch ziemlich klein. Ja. Und konnte dann nicht so, wie ich eigentlich gerne gewollt hätte. Aber was eben in meiner Macht stand, habe ich für sie getan. Was wirfst du denn konkret vor? Ich werfe mir vor, dass ich an ihrem letzten Tag, da war ich den ganzen Tag bei ihr im Krankenhaus und habe die ganze Zeit bei ihr am Bett gesessen und habe ihre Hand gehalten und sie war gar nicht mehr richtig da. Mhm. Und dann gegen Abend kam meine andere Schwester noch dazu und wir wussten, die Ärzte haben uns gesagt, dass es in dieser Nacht wahrscheinlich zu Ende geht. Mhm. Ich hätte also bleiben können, unsere Kinder waren bei den Großeltern, mhm, habe aber für mich als Ausrede genommen, dass ich die Kinder holen muss, weil ich einfach nicht ertragen hätte, wenn sich ihr Brustkorb nicht mehr hebt und nicht mehr senkt. Also das war dir schon so klar? Ich wusste das. Dass du eigentlich geflohen bist, kann man das so sagen? Ja, ich bin geflohen. Ich war ganz feige. Ich war ganz, ganz feige. Ich hätte mir so gewünscht, bei ihr die Kraft zu haben, bei ihr zu bleiben. Und ich habe es nicht geschafft. Und dann deine Schwester? Abends, ja. Abends dann so gegen 6:30 bin ich dann gegangen, habe sie noch mal in den Arm genommen und ich rieche heute noch den Duft von ihren Haaren, wenn ich mich zurückerinnere. War sie da bei Bewusstsein noch? Eigentlich nicht, eigentlich gar nicht. Hm. Ich bin dann vor an die Tür gegangen und ich drehe mich noch mal um. Da hat sie ihren Kopf gedreht, hat die Augen aufgemacht und hat mich angeguckt. Den ganzen Tag nicht und in dem Moment guckte sie mich an. Und da hätte ich eigentlich zurückgehen müssen. Ich habe die Türklinge in die Hand genommen und bin gegangen. Ich verzeih mir das einfach nicht. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Das, also, ich mir das, vorstelle, das ist ein Blick, den du nie vergessen wirst. Nein. Mhm. Nein. Das ist nicht rauszukriegen aus dem Kopf. Wie viele Stunden später ist sie dann gestorben? Sie ist morgens um 7:55 ist sie dann gestorben. Und das war am Abend, als du gegangen bist? Ja, abends um 7:07 und morgens. War denn die ganze Nacht deine Schwester dabei? Sie war bis morgens um 5 da. Sie hatte auch noch eine kleine Tochter damals. Und die ist dann auch gegangen und die war dann ganz alleine. Und ist dann auch alleine gestorben? Ganz alleine, ja. Die Schwestern kamen ins Zimmer und da war sie verstorben. Mhm. Ich habe sie dann erst wieder gesehen, als sie im Sarg lag. Seit 15 Jahren geht dir das durch den Kopf? Ja, dieses Jahr im September sind das 15 Jahre. Immer der Vorwurf, wäre ich doch geblieben. Ja. Und ich bin nur weggegangen, weil ich zu feige war. Ja. Ich hätte es nicht ertragen können. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt vor 3 Jahren selber an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Und auch ein Tumor mit genau 1,5 Millimeter, wie bei der Mutti. Und das ist, die wollten mich dann auch bestrahlen und eine Chemo. Ich habe das alles abgelehnt, ich habe das nicht gemacht. Mhm. Und jetzt sind das, bis jetzt geht es 3 Jahre gut. Die Brust wurde amputiert und bis jetzt ist es gut. Mhm. Ich will auch schwer hoffen, dass es so bleibt. Ja. Aber ich wollte mich nicht bestrahlen lassen. Ich habe das alles noch so vor Augen, das hat sich so verinnerlicht. Gibt es jemanden in der Familie, zum Beispiel deine Schwester, die dir einen Vorwurf macht, dass du gegangen bist? Nein, macht keinen Vorwurf. Meine Schwester ist halt ganz anders wie ich. Die sagt halt, das ist halt so gewesen und wir können es nicht ändern und für die ist das abgeschlossen. Mhm. Ja. Während ich bin halt anders. Mhm. Ich trage es. Weißt du, Marion, ja, im ersten Moment kann man das natürlich wirklich so sagen, wie du gerade gesagt hast. Ich war zu feige und es ist ein schweres Fehlverhalten. Das kann man so sagen. Ja. Auf der anderen Seite hast du deine Mutter ja aufrichtig geliebt. Oh ja. Und du bist nicht aus irgendeiner Bequemlichkeit weggegangen, weil du schlafen wolltest oder weil du dir was Angenehmes machen wolltest, sondern du bist auch eigentlich aus Verzweiflung gegangen, weil du die Mutter nicht mehr leiden sehen wolltest. Und vor allen Dingen wolltest du nicht sehen, dass sie plötzlich dann doch tot ist, dass sie stirbt. Mhm. Weißt du, Marion, ich will dir mal was sagen. Ich glaube, dass deine Mama dir das nicht übel nimmt. Ich glaube, ich bin sicher, dass sie es dir nicht übel nimmt. Du hast es ja aus Schwäche getan, aber auf dem Hintergrund tiefer und großer Liebe zu deiner Mutter. Und jede Schwäche ist verzeihlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es mag sich jetzt vielleicht komisch anhören. Sie hat so sehr gelitten und ich war in dem Moment furchtbar traurig, als sie tot war. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch so furchtbar erlöst. Mhm. Weil das endlich vorbei war für sie. Interessant fand ich auch, dass du gerade gesagt hast, dass sie gestorben ist, nachdem deine Schwester auch weg war. Wir haben das ja in der Sendung hier auch schon sehr oft gehört und man hört es immer wieder, dass oft die Menschen sterben, wenn die Angehörigen gegangen sind. Weil es den Sterbenden leichter fällt zu gehen. Vielleicht hast du sogar deiner Mutter einen Gefallen getan, dass du gegangen bist. Sie hat dir noch einen Abschiedsblick zugeworfen, aber dann hat sie Adieu für sich innerlich zu dir gesagt. Und am Morgen ist deine Schwester gegangen und dann hat deine Mutter sich innerlich von der verabschiedet und konnte selbst auch gehen. Vielleicht ist es alles richtig, dass es sich alles so gefügt hat. Ich finde, dass du nicht 15 Jahre dir deshalb so ein schweres Gewissen machen musst. Du hast keine schwere Sünde begangen. Du hast niemanden umgebracht. Du hast deine Mutter nicht schlecht behandelt. Da ist etwas passiert, was du im Nachhinein gerne anders hättest. Ja, das kann ich verstehen. Aber beim genauen Hinsehen finde ich das verzeihlich und ich sage es dir, deine Mutter nimmt es dir nicht übel. Ich danke dir jetzt für deine Worte. Ich versuche, das so zu sehen, dass sie vielleicht mir das verzeihen kann und dass sie vielleicht leichter gehen konnte, weil wir nicht da waren. Weißt du, es gehört natürlich auch zu den schwersten Dingen des Lebens schlechthin, wenn man am Sterbebett eines geliebten Menschen sitzt. Ja. Es gibt wohl nichts Schlimmeres im Leben. Ja. Und wenn der ein oder andere das dann nicht mehr kann, finde ich das auch unter Umständen wirklich verzeihlich. Ja, dieser ganze Krebs, das fing mit ihr an. Die Mutter von ihr hatte schon Bauchspeicheldrüsenkrebs, die Mutter dann das. Und jetzt kamen dann meine anderen beiden Schwestern auch. Mhm. Ich war die Letzte, die keinen Krebs hatte. Ich habe ihn jetzt auch. Meine älteste Schwester ist jetzt erneut an einem ganz schlimmen Krebs erkrankt, der kaum Hoffnung hat zu heilen. Ich finde, dass du für dich, du hast eine Krebserkrankung, du weißt noch nicht genau, wie das weitergeht. Im Moment ist es gut und wir wollen hoffen, dass es dauerhaft so bleibt. Ja. Aber damit es dauerhaft so bleibt, muss man auch eine gute seelische Verfassung haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass du dir wegen dieser Geschichte von vor 15 Jahren nicht die Seele so schwer machst. Mhm. Denn das bedeutet, dass du dich auch nicht richtig regenerieren kannst. Und genau das würde deine Mutter nicht wollen. Deine Mutter würde wollen, dass das Mädchen fit ist und dass es guter Dinge ist und dass es richtig gesund wieder wird. Ja. So musst du es denken. Du schadest dir ungemein durch diese schwere Gewissenslast, die du dir da aufgebürdet hast. Jetzt ist es gut. Mein Mann sagt auch oft, das muss einfach mal gut sein und ich soll es jetzt abschließen, aber... Du kannst mir wirklich glauben, Marion, dass ich das nicht sage, um dich zu beruhigen. Das, was ich gerade gesagt habe, meine ich wirklich ganz ernst, mit jedem Satz und jeder Silbe. Ja, ich werde es versuchen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke dir ganz lieb für das Gespräch. Und gute Gesundheit natürlich. Dankeschön für dich auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Hier ist Markus. Markus ist 47. Hallo Markus. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Markus. Was ist dein Thema? Ja, meine Frau hatte uns vor 6 Wochen verlassen. Wer ist uns? Mein Sohn und mich. Mein Sohn, der ist 19. Und? Also noch bei uns. Mhm. Und das alles nach 23 Jahren. Nach 23 Jahren Ehe? Mhm. Ohne irgendein Schlüsselerlebnis, ohne dass ich da jetzt bis heute eine Antwort bekommen habe. Ich sitze also hier und versuche mir da irgendwas zusammenzureimen und bin natürlich jetzt schon seit gut 6 Wochen in tiefer Trauer und einsam vor allen Dingen. Hast du seither mit ihr Kontakt? Ja, wir haben also versucht, also sie war ehrlich zu mir, sie war jetzt nicht zweigleisig gefahren, sondern sie stand dann abends hier vor mir und hat also mir erst versucht, irgendwo was klarzumachen, die wäre nicht mehr glücklich und so weiter. Und die Argumente, die da kamen, die waren also überhaupt nicht schlüssig. Bis dass ich dann irgendwo gemerkt habe, sie will mir etwas mehr sagen. Und dann stand sie auf und sagte mir, sie wäre verliebt. Und dann bin ich erstmal aus dem Bett gefallen, weil ich das erstmal so überhaupt gar nicht auf dem Zettel hatte, weil ihr hätte ich nie geglaubt. Und hat auch sofort dann auch gesagt, dass sie wieder in ihren Ex verliebt ist, mit dem sie vor 23 Jahren zusammen war. Ach du Liebe. Mhm. Und da, die hatten schon länger wieder etwas laufen? Ich habe das gemerkt im Februar, da fing also intensiver SMS-Kontakt wieder mit denen statt. Und ich habe auch die Nummer, die kannte ich ja, weil wir haben ihn dann auch öfters mal, wenn wir früher unterwegs waren, hier auf Dorffesten oder so, da haben wir den getroffen. Der hatte dann mittlerweile auch eine neue Beziehung, hat auch jetzt eine 12-jährige Tochter, wo er Sorgerechte bekommen hat. War für mich nie irgendwie die Situation, dass das für mich gefährlich war oder so. Ja, meine Frau, die arbeitet im Sonnenstudio, da war er dann auch öfters. Mhm. Die haben sich dann auch Geburtstagsgrüße ausgetauscht. Und wie gesagt, wenn wir uns auf den Dorffesten gesehen haben, er mit ihrer, mit seiner neuen Partnerin, ich mit meiner Frau, dann haben wir ein Bierchen auch zusammen getrunken. Ja. Und das war für mich, ich habe da so nie irgendwie eine Gefahr gesehen oder gedacht. Ne? Du sagst, sie ist vor 2 Wochen gegangen. Ja gut, vor 2 Wochen ungefähr ist dann letztendlich ausgezogen, weil wir haben es probiert hier. Wir wollten das eigentlich in aller Ruhe hier regeln. Mhm. Haben auch gedacht, wir sind stark genug, aber man muss das so sehen, das sind ja dann Verliebte, die wollen auch Zeit miteinander verbringen. Und dann halt ab da, wo sie eigentlich über Nacht auch mal weg war und auch die Wochenenden bei ihm verbracht habe und dann Woche über hier blieb und weiß ich nicht, das war dann hier so eine Art Hotel für sie. Ja. Und wo wohnt sie jetzt? Bei ihm. Bei ihm? Also der hat eine Tochter, lebt er sonst alleine oder hatte er auch eine Beziehung? Er hatte eine Beziehung, eine laufende, und die haben aber nie zusammen gewohnt und er hat dann auch sofort diese Beziehung beendet, als meine Frau sich ihm offenbart hat. Das muss circa Mitte April gewesen sein. Jetzt wohnt deine Frau bei diesem Mann, der in eurem kleinen, ich höre, dass das ein kleiner Ort ist, wo du wohnst? Nee, wir wohnen in Dortmund. Ach so. Also große Stadt. Das heißt, ihr lauft euch nicht unbedingt über den Weg? Könnten wir. Wir wohnen nicht so weit auseinander. Mhm. Ja. Nach 23 Jahren? Mhm. 23 Jahren. Die Hölle. Wie war denn das in den 23 Jahren? Seid ihr euch treu geblieben in der Zeit? Ja, also wir haben 23 harmonische Jahre miteinander verlebt. Wir haben uns beide entwickelt und wir haben, also die Kommunikation, das war bei uns immer ein ganz, ganz großes Thema. Das war ein wunderbares Miteinander, zu dritt auch hinterher. Wir haben also die Aufgabenverteilung, die war da. Also ich war genauso Hausmann und Hausfrau wie meine Frau. Das lief also hier Hand in Hand. Das war alles super gut abgesprochen, die Wochenenden verplant. Wir hatten dieselben Hobbys. Wir waren uns nie über. Oder meine Frau, die ist 2-3 Mal die Woche bei mir im Auto mitgefahren, wenn ich auf Tour war. Was machst du vom Beruf? Ich habe früher, Spezialitäten ausgefahren für Bäckereien und Konditoreien. Und da habe ich dann von morgens 4 bis Nachmittag 12, 13 Uhr gearbeitet, hat er immer mitgefahren. Also es hat dich kalt erwischt. Ah, richtig kalt. Aber offensichtlich war es eben nicht so in Ordnung, wie du es jetzt schilderst. Nee, da muss aus deiner Sicht war es so in Ordnung, aber aus ihrer Sicht überhaupt nicht. Sie scheint offensichtlich sehr unzufrieden gewesen zu sein in der letzten Zeit. Also man setzt sich ja immer mehr so ein bisschen zusammen, man hört ja jetzt auch immer mehr, ne? Da war ein Ausspruch, dass sie dann ab Dezember schon mit sich gehadert hat. Kurioserweise, wenn man so mit sich hadert, dann entzieht man sich ja dann auch irgendwann mal einem Menschen oder versucht ihm irgendwo vielleicht auch mal einen Wink mit dem Zaunfall zu geben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder so. Nein, wenn man hadert, muss man den Mund aufmachen. Ja, hätte ich gerne gehabt. Ja, ja, das finde ich das Gemeine an solchen Geschichten. Das ist richtig. Warum sagt sie nichts? Warum hat sie nicht gesagt, pass auf, ich bin unzufrieden, irgendwas ist hier nicht in Ordnung zwischen uns beiden? Sie hat es so heimlich laufen lassen. Mhm. Und wir wissen beide nicht genau, wie lange das schon wirklich mit dem Ex wieder in die Gänge gekommen ist. Genau wissen wir es nicht. Du sagst, seit Januar liefen die SMS, aber vielleicht war vorher auch schon was. Klar, also ich glaube ihr, sie hat also auf das Leben des Kindes geschworen, dass also nichts gelaufen ist, das glaube ich ihr auch. Also da bin ich jetzt fair, absolut. Also meine Frau ist mit Sicherheit ein guter Mensch, obwohl ich der letzte Mohikaner bin, der immer noch an allem geglaubt hat, an das Gute in ihr. Wobei, also wirklich, da diese Verdachtsmomente sich erhärten, aber ich möchte das halt einfach so glauben. Und das ist die Frau, die hat sich bis zum letzten Tag mir nicht entzogen. Wir haben also genauso intensiv unser Sexleben ausgelebt wie davor, auch genauso mit dieser Intensität und mit diesem Heißgenuss. Was ja noch schlimmer ist für dich. Absolut. Ne? Das heißt, die hat komplett eine Doppelrolle gespielt. Ja, ja. Die war bei dir die freundliche Ehefrau. Genau. Und in Gedanken war sie schon woanders und hat wahrscheinlich abgefahrenen Sex mit ihrem Ex gehabt. Ich weiß nicht. Man weiß es nicht, aber... Also, was sehr kurios ist, ist diesen SMS-Kontakt, der lief nur während ihrer Arbeitszeit. Und danach also nicht eine einzige. Das heißt also, das ging manchmal von morgens 8 bis 12 oder von 12 bis 17 und danach nicht mehr. Aber dann frage ich mich immer, wenn man liebt, dann möchte ich doch auch um 18, 19, 20, 21 Uhr wissen, was der andere macht. Ne? Da lief aber nichts mehr. Das war so schon... Ist es denn jetzt definitiv, dass sie weg ist? Ja. Ja. Sie hat definitiv zu dir gesagt, dass sie dich nicht mehr liebt. Nee. Nee. Das ist ja auch wieder so ein ich habe bei einem unserer Gespräche hier, habe ich sie ganz klar gefragt, was denn da an Restgefühl noch da ist. Mhm. Weil ich habe auch mal zu ihr gesagt, ich glaube manchmal, dass du zwei Männer liebst. Mhm. Weil sie dann immer wieder auch mal noch zu mir wieder den Kontakt gesucht hat, also die Nähe gesucht hat. Man muss sich vorstellen, in dieser Phase haben wir 2,5 Wochen noch zusammen in einem Ehebett geschlafen. Mhm. Ja, es kann aber auch entweder so eine Strategie sein, dass sie sich das eine noch ein bisschen warm halten will, nämlich dich. Mhm. Es kann aber auch so ein ganz natürlich allzu menschliches Verhalten sein, dass wenn man so lange zusammen war, verbindet einen ja nur auch sehr viel, wenn man nicht gerade im Ehekrieg gelebt hat. Nee, überhaupt nicht. Ja, und da geht man dann auch nicht so ganz einfach. Das glaube ich ihr sogar. Ja. Wir sind zum Beispiel aber in 23 Jahren niemals ohne Streit, mit einem Streit eingeschlafen. Überhaupt nicht. Ne? Aber nun ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Was sagt denn dein Sohn dazu? Ja, der fand das Gespräch zwischen Mutter und Sohn, das war ziemlich dämlich. Wir haben also gewartet, bis der mit seiner letzten Abi-Klausur fertig war. Mhm. Weil wir einfach gesagt haben, wir möchten das ihm ersparen in dieser Phase, wo er extrem viel lernen musste. Mhm. Das belastet ja dann auch. Und ich habe auch in der Zeit gemerkt, mein Sohn, der ist zwar 19, aber der sucht auch immer wieder intensiven Kontakt zu Mama und Papa. Und der kam dann immer mal wieder zu uns ins Bett oder zu mir. Und dann, der merkte irgendwo, dass was mit mir nicht stimmte. Und ich konnte den Jungen gar nicht mehr angucken, weil ich einfach mit der Situation überfordert war. Ne? Ja, aber wie geht er jetzt damit um? Ja, der hat mit seiner Mutter vorerst abgeschlossen. Also er ist wütend auf sie? Ja, richtig wütend sogar. Was aber er ist gut erzogen und äußert das ihr gegenüber nicht, er äußert das mir gegenüber in Gesprächen. Ja. Und was denkst du, wie es jetzt weitergeht? Was willst du tun? Ja, also ich habe mich mit dieser Sache abgefunden. Dann kam, ja, sie hatte ja eigentlich schon eine neue Wohnung, wollte sich ja selbst verwirklichen, sie wollte ja selbstständig werden und. Und letzte Woche hat sie uns dann offenbart, dass sie jetzt doch bei ihm wohnen bleibt, die Wohnung nicht in Anspruch nimmt und mein Sohn und ich dann den Entschluss gefasst haben, wir bleiben dann doch in dieser Wohnung hier wohnen, weil wir uns eigentlich kleiner setzen wollten. Aber sie hat alle Sachen aus der Wohnung raus? Nee, wir behalten alles, was wir haben. Naja gut, aber ihre Sachen hat sie rausgeholt? Ja, fast, auch Kleinigkeiten. Da sind noch ein paar Sachen hier, aber das ist okay. Wie willst du dich weiter verhalten? Ich möchte absolut, für mich ist halt das größte Übel an der ganzen Sache, ist eben, ich habe meinen besten Freund verloren damit. Das war für mich viel, viel schlimmer, weil... Das ist die einzige Bezugsperson in meinem Leben gewesen. Ich habe der ganze Freundeskreis entspringt aus ihrer Seite, nicht mehr von mir, sondern mir fehlt mein Gesprächspartner. Also große Lücke ist im Leben entstanden. Ja. Wie willst du dich weiter verhalten? Ich, ja, die Kraft, die nehme ich mir natürlich durch meinen Sohn. Ich, ne, ich hätte mit dem Abi zwar fertig, macht der Zivildienst und da bin ich halt einfach der Vater, der für ihn da ist. Das ist meine letzte Kraft. Ich habe vor 14 Tagen noch meinen Job verloren, auch ganz überraschend aus dem Nichts heraus. Also die Frage zielt auch in die Richtung, willst du jetzt beginnen, dich damit zu arrangieren und dich damit abzufinden? Ja. Das glaube ich, das musst du auch. Ich habe nicht mehr die Kraft. Ich meine, du hast natürlich diesen großen Trost, dass du deinen Sohn hast. Wenn du den nicht hättest, wäre es natürlich alles noch viel dramatischer. Oh, das möchte ich gar nicht drüber nachdenken, ich glaube. Ja. Also ich wäre mit Sicherheit nicht mehr in Dortmund dann. Ich bin labil geworden, gar keine Frage. Mhm. Ich bin also sehr sinnlich geworden, ich bin sehr nachdenklich geworden, ich habe mich verändert. Ich muss dazu sagen, ich bin immer ein Mensch gewesen. Ich habe immer Jugendgruppen geführt, ich habe Seniorengruppen geführt. Ich war also immer irgendwo der Fels in der Brandung. Das ist jetzt eine richtige Zäsur in deinem Leben. Ja, das ist für mich jetzt im Moment, was ich hier bekomme, ist die Höchststrafe. Also Markus, das ist eine harte Zeit, völlig klar. Ja. Aber da wirst du durchkommen, ich bin ganz sicher. In der ersten Zeit, in den ersten Monaten ist das krass. Und das tut weh, und wenn du sagst, du hast auch noch deinen besten Freund verloren, ist es besonders schmerzlich. Auf jeden Fall. Aber es wird auch wieder einen Berg aufgeben. Das ist immer so nach gescheiterten Lieben. Je länger man natürlich mit jemandem zusammen war, unter Umständen ist es dramatischer und man braucht vielleicht auch ein bisschen länger Zeit. Aber schau jetzt nach vorne, sieh zu, dass du dir Ziele steckst, in welcher Richtung auch immer, dass du gut abgelenkt bist, dass du nicht so viel alleine bist, dass du unter Leute kommst und kümmere dich um deinen Jungen, das ist wichtig. Ja, das ist A und O. Ja. Die ersten Schritte machen wir ja schon, aber was auch sehr kurios ist, also das finde ich jetzt zum Beispiel auch ziemlich belächelnd, ne? Wenn man dann Kontakte geknüpft hat mal, also was man zu hören bekommt, ist, also die Frauen, die sind da sehr skeptisch. Ne? Wenn man so eine lange Beziehung hinter sich hat, ich habe also wirklich da schon von Frauen zu hören bekommen, möchten keinen Kontakt mehr, ist ihnen zu heiß die Nummer, weil die Gefahr halt einfach besteht, dass wenn meine Frau da irgendwo wieder einen Rückwärtsgang einlegt. Ja, es ist so frisch noch, das ist das. Ja, und das ist also sehr kurios. Dennoch, am Ball bleiben und nicht zurückschrecken, halt auch auf Frauen. Ich bin ein offensiver Mensch, also ein positiver Mensch, möchte ich auch bleiben. Markus, trotz aller Misere wünsche ich dir den Blick nach vorne und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Gerne. Auf jeden Fall. Hat mir was gebracht. Danke. Gerne. Schon. Tschüss, Markus. Jo, tschüss. Und wir machen weiter um 1.38 Uhr mit dem Andreas. Und Andreas ist 38. Guten Morgen, Andreas. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Andreas. Hallo. Um was geht's? Ja, zu dem Thema von vorgestern mehr oder weniger, gerade erst passiert. Ja, was ist passiert bei dir? Vorgestern bin ich gerade aus der Haft entlassen worden, nach 2 Jahren. Oh, weswegen hast du gesessen? Verschiedene Verkehrsdelikte, unter anderem auch Fahren ohne Führerschein, Eingriff in den Straßenverkehr, und da war eine wilde Verfolgungsrennen mit der Polizei, wo ich dann gestoppt wurde, alles so eine Sachen. Alles Verkehrssachen? Alles so eine Verkehrssachen, ja. Dafür 2 Jahre gesessen? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Was hast du denn in diesen 2 Jahren über dein Verhalten und deine Vergehen gedacht? Nachdem eine Woche nach Haftantritt meine Beziehung den Bach runtergegangen ist und ich dann so ziemlich alleine da stand, habe ich wirklich angefangen zu überlegen, was ich überhaupt falsch gemacht habe. Aber erst da? Nee. Also das kam dann schon mit der Gerichtsverhandlung und wo das Urteil gesprochen war, mit der Berufungsverhandlung, weil mein Anwalt der Meinung war, das kriegen wir noch mit der Bewährung hin und wir machen noch Berufung, und hat alles nichts geholfen. Naja, und dann kam dann so nach und nach. Du hast dir vorher nichts zu Schulden kommen lassen? Nee, vorher nicht. Und als dann das Erwachen dann so kam, wie hast du denn dann über das gedacht, was du angerichtet und angestellt hast? Schwer zu sagen, weiß ich jetzt so. Im Nachhinein kann ich das gar nicht beschreiben, wie das alles nach und nach dann kam. Wie beurteilst du es denn heute? Als den größten Fehler meines Lebens. Das finde ich auch. Du aufgrund von Verkehrsvergehen 2 Jahre im Knast sitzt, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Wenn einem einmal mal irgendwas passiert im Verkehr, aber es war ja dann offensichtlich so geballt bei dir, dass die Strafe so hart wurde. Ja. Hast du Unfälle verursacht? Nein, da ist nichts passiert. Ich nehme auch keine Drogen, ich trinke auch keinen Alkohol, schon von Haus aus nicht. Also sowas war da nicht im Spiel, das ist, weiß ich nicht. Ja, das ist nochmal... Jugendlicher Leichtsinn und dann, ja, jugendlicher Leichtsinn, aber zu spät. Also du bist zu schnell gefahren? Unter anderem auch, ja. Du hast Verfolgungsjagd... Ich hatte, das war das, was dem fast die Krone aufgesetzt hat, das war dann die Verfolgungsfahrt damit er mit oder gegen die Polizei, wie man es halt nennen mag. Aber was war denn dann noch? Also die Verfolgungsfahrt, du bist... Ich hatte ein Fahrzeug mit verschiedenen Tuningteilen umgebaut und das entsprach nicht der Straßenverkehrsordnung, nicht dieser Zulassungsvorschrift. Und daraufhin hat der TÜV gesagt, Junge, dieses Fahrzeug wird stillgelegt, sieh zu, entweder baust du das so wie hin, wie es soll, oder das Ding wird stillgelegt. Dann hatte ich eine gewisse Zeit, um das Fahrzeug wieder zurückzuversetzen, was ich natürlich nicht getan habe, und bin mit dem Fahrzeug weitergefahren. Irgendwann wurde dann vom TÜV bei der Polizei die Meldung gemacht, hier, guckt mal, bei dem, da ist das und das Fahrzeug, das haben wir mit den und den Beanstandungen zurückgeschickt. Der hat sich nicht wieder gemeldet, der hat das nie wieder neu vorgestellt. Ja, und dann war es dann Kennzeichenmissbrauch, Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung, weil dieses Fahrzeug so nicht hätte am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Und wie viel hast du die Geschwindigkeiten überschritten? Also der Spitzenwert war in der geschlossenen Ortschaft bei etwas über 200. Bei Nacht und Nebel wohlgemerkt, wo die Polizei mal hinter mir her war, weil, klar, die hatten es auf mich abgesehen, die wollten dieses Fahrzeug jetzt stilllegen. Und das war das, was ich eigentlich nicht wollte. Und wie wahnsinnig. Da kann man ja dann, nur wirklich wem auch immer danken, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Du hättest... Im Nachhinein bin ich wirklich froh und dankbar, dass mir nirgends zu keiner Zeit irgendwas passiert ist. Nicht, also mir selber nicht, sondern dass mir nie irgendjemand vors Auto gelaufen ist. Was sehr gut hätte passieren können. Ja, auf jeden Fall. Im Nachhinein weiß ich es. Im Nachhinein bin ich schlauer. Mann. Naja, und mein Hauptgrund ist eigentlich ein ganz anderer, dieses Anrufs. Und zwar, ich habe vor der Haft ein leicht gespaltenes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Das hat sich durch die Haftzeit so weit ausgebaut, dass wir mittlerweile wieder, ja, ich möchte nicht sagen Mutter und Sohn, aber die besten Freunde sind. Ach, durch die Haft? Durch die Haft. Sie hat sich also wirklich sehr um mich gekümmert während der 2 Jahre. Hat dich besucht? Alles. Ja. Ich muss dazu sagen, das waren 250 Kilometer entfernt von ihrem Wohnort. Und meine Mutter ist seit 8 Jahren schwer lungenkrank. Die hat also nur noch ein Drittel der normalen menschlichen Lunge zur Verfügung. Und hängt rund um die Uhr mit Sauerstoffversorgung. Sie hat extra eine Freundin organisiert und dann ist sie mit einer Freundin gefahren, damit sie nicht selber fahren muss, so lange Strecken, weil sie das nicht mehr schafft. Warum habt ihr euch denn früher nicht so gut verstanden? Das waren so verschiedene Sachen. Ich habe verschiedene Lehrstellenwechsel hinter mir, was meiner Mutter nicht so gefallen hat. Dann bin ich mit meinem leiblichen Vater wieder in Kontakt getreten, was meiner Mutter nicht gefallen hat. Die Scheidung damals basierte darauf, dass mein leiblicher Vater meine Mutter mit einer Waffe bedroht hat. Naja, und jedenfalls... Hat dann diese Erschütterung, das heißt die Verurteilung und der Gefängnisaufenthalt, hat insofern dann was Gutes... mehrere gute Sachen, dass du mehr über dich jetzt nachdenkst oder nachgedacht hast und vor allen Dingen auch, dass deine Mutter und du, dass ihr wieder zusammengefunden habt. Ja. Das ist doch toll. Ja, das Problem ist mein Stiefvater in dem Moment. Ah, der will... Mein Stiefvater ist ehemaliger Polizist und will mit mir absolut gar nichts mehr zu tun haben. Oh, das heißt, deine Mutter ist jetzt im Konflikt. Ich habe Hausverbot, ich darf das Grundstück nicht betreten und er will mit mir auch gar nichts zu tun haben. Und seit meine Mutter so schwer krank ist, hält er sich eine Geliebte, behandelt meine Mutter wie eine Putzfrau, getrennte Schlafzimmer von Haus aus. Naja, und jetzt bin ich nach der Haftentlassung, hatte ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich bleibe da in dem Ort, wo ich inhaftiert war, hätte da eine Wohnung gekriegt und hätte da ein neues Leben angefangen. Oder aber ich hätte über diesen besagten Gefangenenhilfeverein in der Nähe meiner Mutter eine Wohnung kriegen können, was ich auch getan habe. Ich wohne jetzt 20 Kilometer weg von meiner Mutter. Das finde ich eine richtige Entscheidung, finde ich. Für mich absolut. Ja, für mich auch. Für mich absolut. Das heißt, wenn du schon nicht zu ihr gehen darfst wegen des Mannes, dass sie zumindest... Zu mir. Ja, dann kann sie zu dir, genau. Wenn du weiter weg wohnen würdest, wäre es kompliziert. Genau. Dann kannst du jetzt was zurückgeben von dem, was sie dir, was sie für dich getan hat, während du im Knast warst. Mhm. Ja, ja, das habe ich ja auch vor. Mhm. Morgen werden wir uns das erste Mal sehen. Ich hatte ja nun sehr viele Ämterwege und Laufereien, Donnerstag, Freitag. Morgen sehen wir uns das erste Mal, wir wollen schön essen gehen. Mhm. Was meine Mutter nicht weiß, ich habe sogar meinen Onkel aus Düsseldorf mobil gemacht. Mhm. Der kommt, das ist der Bruder meiner Mutter, der setzt sich mit seiner Lebensgefährtin in Zug, kommt extra runter zum Mittagessen und fährt wieder zurück. Das ist ja toll. Und die können alle gut miteinander? Die können alle gut miteinander. Super. Ja, das ist natürlich eine schöne Überraschung. Ja, nur mein Stiefvater, wie gesagt, der hat dieses Hausverbot mir gegenüber ausgesprochen. Beziehungsweise durch meine Mutter ausrichten lassen. Er selber redet ja nicht mehr mit mir. Mhm. Aber wie nimmt deine Mutter das denn auf? Was? Die ist fix und fertig deswegen. Und wollte ihm eigentlich gar nicht erzählen, dass ich jetzt wieder in der Nähe bin. Ich war Muttern. Das heißt, sie kann sich nicht richtig... Geliebten in der Stadt sein, im Eiscafé sitzen bei dem schönen Wetter und ich gehe nichts an durch die Fußgängerzone. Mhm. Er sieht mich. Ich sag, dann hast du Hölle auf Erden. Lass das sein, mach da kein Geheimnis von. Mhm. Ja, ja. Ja, gut. Aber sie kann sich nicht gegen ihn auflehnen. Nee, sie hat die Kraft nicht mehr. Wie alt ist deine Mutter? 68. Ja, aber eben sehr krank. Sehr, sehr krank. Mhm. Ach, das ist ja sehr traurig. Das heißt, du musst wirklich mit allen Mitteln versuchen, ihr zu helfen und sie zu unterstützen, wenn sie aus dieser Ehe da nicht rauskommt. Ja. Wäre das noch eine Option? Meine Mutter wird dieses Haus nicht verlassen, das steht fest. Das steht fest. Wir haben das Haus gemeinsam gekauft, da war ich 8 Jahre alt. Mhm. Also vor 30 Jahren haben die dieses Haus gekauft. Mhm. Und von Grund auf saniert und renoviert und gemacht und getan. Und so wie du das ja schilderst, wird der Mann sich wahrscheinlich auch nicht großartig mehr verändern, ne? Dir gegenüber. Absolut nicht, ja. Absolut nicht. Naja, er hat jetzt bloß geäußert, wo er erfahren hat, dass ich hier in der Nähe bin, hat er dann so sinngemäß geäußert, naja, zum Kaffee trinken darf er mal vorbeikommen. Er soll sich aber nicht einbilden, über Nacht zu bleiben, geschweige denn sich hier einnisten zu wollen. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Ich weiß aber nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ich das wirklich mache, wenn ich da hinfahre. Nein, das ist doch schon mal gut. Das heißt, die Front ist nicht absolut betoniert. Wenn er schon mal sagt, er kann zum Kaffee kommen, das ist zwar alles schlimm, aber dann nimm dich zusammen, wenn tu es für deine Mutter. Geh hin und behandle ihn relativ neutral, sodass du zumindest mal Zugang auch zu deiner Mutter in ihrer Wohnung, die er im Haus haben kannst. Also versuche jetzt strategisch so friedlich wie möglich mit der Situation umzugehen. Schluck auch manchmal runter, wenn dir die Wut am Halse steht, aber tust du deine Mutter. Ja, muss ich. Das musst du machen, ja. Denn jeden Streit, den du mit dem Mann ausführst, belastest du deine Mutter mit. Ja, ich weiß. Jedes Mal in dem Moment, wo ich mich mit ihm in eine Wolle kriegen werde und aus dem Haus rausgehe nach dem Kaffee trinken, dann ist meine Mutter die Dumme, die es dann wieder ausmacht. Ja, deswegen musst du jetzt so schlimm das ist. Du musst jetzt so machen. Ist eine blöde Lage, finde ich auch, aber das geht nicht anders. Und wenn er jetzt die Tür so einen Spalt aufgemacht hat, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass ich das vielleicht doch ein bisschen entspannen kann oder ein bisschen versachlichen kann, das ganze Verhältnis. Ich hoffe es. Andreas, dann wünsche ich dir und deiner Mutter alles Gute und jetzt einen schönen gemeinsamen Tag, der ansteht. Dankeschön. Und wie ist das bei dir? Hast du einen Job schon wieder? Ich bin momentan noch auf der Suche. Ich habe zwar eine Sache im Auge, aber das ist nicht ganz so das Wahre für mich. Das wäre eine Montagetätigkeit in Holland. Da wäre ich dann so alle 3-4 Wochen bloß zu Hause. Ja. Ich bin hierher gekommen, um für meine Mutter da zu sein und nicht gleich wieder abzuhauen. Dann müsstest du was dagegen finden. Das wäre das Beste. Ja. Ja. Drücke ich dir die Daumen. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss, Andreas. Ciao. Jo, kann ich noch ein Autogramm kriegen, bitte? Sehr gerne. Du legst auf und wir rufen dich zurück wegen der Anschrift. Alles klar, tschüss. Dankeschön, tschüss. Monika, 44, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Monika. Hallo. Um was geht's? Es geht darum, 2000 habe ich erfahren, dass mein Mann sehr krank war. Der hat einen Hirntumor gehabt. Mhm. Und der sollte montags operiert werden. Samstags nachmittags war ich noch bei ihm gewesen. Mhm. Wir haben zusammen die OP Papiere ausgefüllt für die Narkose. Ja. Und ja, dann habe ich gesagt, du, dann sehen wir uns morgens, am Sonntagnachmittag. Daraufhin kriegte ich um 22 Uhr abends einen Anruf von meinem Mann, Samstagabend, der mich nochmal gebeten hat, ins Krankenhaus zu kommen. Mhm. Ich habe gesagt, du, tut mir leid, ich kann jetzt nicht zu dir kommen. Ich weiß nicht, ob ich reinkomme. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch zwei minderjährige Kinder, die ich auch nicht alleine lassen wollte. Ja. Hat er denn am Telefon gesagt, warum du nochmal kommen sollst? Nein, er hatte nur gesagt, es wäre gut, wenn du jetzt nochmal vorbeikommen würdest. Ich habe gesagt, tut mir leid, also ich müsse jetzt bei den Kindern bleiben, das wäre hier zu spät. Das war an einem Samstagabend? Am Samstagabend. Und Sonntag ganz früh habe ich angefangen, ihm seine Krankenhaussachen zu bügeln und habe mich darauf vorbereitet, dass ich dann am Nachmittag zu ihm gehe. Um zwischen 7:30 und 7:45 klingelt mein Telefon, dass mein Mann tot ist, er ist aus dem Fenster gesprungen. Ach du lieber Gott, du lieber Gott. Ja, 3 Monate vorher habe ich meine Mutter verloren, mit der ich nie Kontakt hatte. Die hatte bei mir in der Wohnung einen Herzschlag gekriegt. Und seitdem kann ich irgendwie kein normales Leben mehr führen. Ich ziehe mich völlig zurück. Ich war mit meinem Mann 12 Jahre sehr glücklich verheiratet. Wir hatten viele gemeinsame Freunde. Also er ist dann bei diesem Sprung ums Leben gekommen? Ja. Sofort? Er war sofort tot? Nein, die haben ihn noch versucht, eine 30 Minuten wiederzubeleben. Es hat nichts gebracht. Aus dem wievielten Stockwerk ist er gesprungen? Aus dem 4. Und ist dann auf dem Vordach im Solinger Krankenhaus aufgekommen. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht nochmal hingefahren bist? Ich mache mir fürchterliche Vorwürfe. Ich war dann hinterher auch in der Psychiatrie gewesen, weil ich dann 10 Kilo abgenommen hatte. Aber trotzdem, ich komme davon nicht weg. Also auch wenn ich jetzt ans Grab fahre, ich habe immer das Gefühl, ich breche zusammen. Ich kriege Herzschmerzen, mir tut der Arm weh und solche Sachen passieren. Die Operation des Tumors, war die dann für den Montag oder Dienstag angesetzt? Für den Montag. Für den Montag. Für den Montag, ja. War das eine Tumorerkrankung, wo man euch ganz gute Chancen in Aussicht gestellt hatte, dass er es gut überlebt und dass er wieder gesund wird? Nein. Nein. Nein. Es war ernst. Es war ernst. Es hieß auch, es ist eine schwierige OP und keiner konnte da, auch die Ärzte haben da keine Zusage gemacht, dass er gesund wird. Wie du hast ihn nun lange gekannt. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Ja. Ich kannte ihn 2 Jahre vorher. Da hatte ich schon meinen ältesten Sohn. Also 14 und, Jahre kennen, da genau. Weiß man einiges von einem Menschen. Oder man sollte es meinen. Hättest du ansatzweise damit gerechnet, dass er so etwas mal tut? Nein, weil ich auch immer gedacht habe, ich weiß, er hat sehr an die Kinder gehangen und sagt auch immer wieder, ich schaffe das schon, ich weiß nicht, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, was ihm da so berührt hat, dass er aus dem Fenster gesprungen ist. Was glaubst du, was er an dem Abend mit dir besprechen noch wollte? Er sagte mir, er lag ja 14 Tage im Krankenhaus, wenn mit mir was passiert, bitte gib gut auf meine Kinder acht. Also auf ihm sein Kind, aber das zweite Kind, das ältere, hat er auch sehr gut immer akzeptiert. Pass bitte auf die Kinder auf, wenn mir was passiert. Und ich denke einfach, er hatte Angst vor dieser OP. Aber er wollte, dass du nochmal kommst. Jetzt stellt man sich ja die Frage, warum wollte er das? Was wollte er mit dir besprechen? Entweder wollte er sich verabschieden oder sagen, hol mich aus dem Krankenhaus raus. Da bin ich im Moment, da bin ich schon jahrelang eigentlich am Zweifeln. Was er wollte? Ja. Das ist wirklich merkwürdig. Hältst du es für möglich, dass er dir das so gar gesagt hätte, dass er mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen? Nein, ich glaube, das hat er mir nicht gesagt. Das glaube ich nicht. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was wäre gewesen, wenn du hingegangen wärst? Ja, das weiß ich ja eben auch nicht. Hätte passieren können, dass ich ihn vielleicht von dem Sprung abhalten konnte oder aber, dass er trotzdem morgens gesprungen wäre. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Vielleicht hättest du ihn kurzfristig abhalten können davon, aber hältst du es für möglich, dass das aus dem Affekt heraus passiert ist oder dass er sich das schon länger überlegt hatte? Ich denke eher aus dem Affekt raus. Dass es ihm vielleicht an dem Abend besonders schlecht ging und also seelisch sehr schlecht ging? Ja, ja. Mhm. Wie klang er denn? Du kanntest ihn ja gut. Wie klang er denn so am Telefon? Wie klang die Stimme? Hi, hier ist der Martin. Du, bitte komm doch nochmal ins Krankenhaus. So sagte er mir das. So ganz und ich normal. Hatte auch nicht damit gerechnet, dass da jetzt irgendwas passieren würde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Martin, weiß ich jetzt nicht, ob ich noch ins Krankenhaus reinkomme. Es war 22 Uhr. Und es ging mir auch um die Kinder, dass ich die nicht alleine lassen wollte. Aber als so eng vertraute Menschen, wie ihr wart, da würde man doch, also ich hätte sofort gefragt, ja schon, aber was ist los? Warum soll ich kommen? Das hatte ich ihn auch gefragt. Er sagte nur, ich möchte dich einfach nochmal sehen. Mehr sagte er dazu nicht. Und dann hätte ich gesagt, naja, wir sehen uns doch morgen Nachmittag. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Wir waren ja verabredet in der Cafeteria. Der sagte, wir essen ein Stück Kuchen zusammen und trinken noch eine Tasse Kaffee. Mhm. Ja, und von daher hatte ich mir abends auch gar nicht mehr die große Sorgen gemacht. Also, du hast es gar nicht so ganz ernst genommen, diesen Anruf? Nein. Du hast, sondern, kann man sagen, wie hast du ihn so abgebucht in dir? Dass ich darauf vertraut hatte, dass man sich am nächsten Tag nachmittags in der Cafeteria sieht. Und dass das nur so eine Stimmung von ihm war? Ja. Also nichts Besonderes? Ja, da bin ich von ausgegangen. Jetzt hast du gerade noch auch in einem Nebensatz gesagt, dass du vorher schon etwas sehr Schlimmes erlebt hast, nämlich dass deine Mutter, mit der du keinen Kontakt hattest, in deiner Wohnung verstorben ist. Ja, meine Mutter, sie hat mich sehr früh gekriegt, sie war 16 Jahre alt und kriegte dann mit 19 das Sorgerecht für mich abgenommen, weil sie sich immer nur betrunken hat. Und dann hatte ich schon meinen jüngsten Sohn gehabt. Da schrieb sie mir Briefe und Briefe. Also da war ich mit meinem Sohn in der Kur und der Briefkasten war überhäuft. Mhm. Und der hatte mich um Verzeihung gebeten und gesagt, du kann ich nicht mal zu dir kommen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich sag, dann setz dich bitte in Zug und komm nach Solingen. Sie hat in Aachen gewohnt. Ja, ja. Ja. Und dann war ich abends auf eine Geburtstagsfeier eingeladen, einen Tag später, wo sie da war, da sagte sie, geh doch ruhig zu dem Geburtstag, ich passe auf die Kinder auf. Mhm. Und wie ich wieder nach Hause kam, ich erkannte meine Wohnung nicht mehr, die Schränke waren ausgeräumt. Ein Junge von mir, der stand im vierten Stock auf dem Balkon und turnte da rum. Und ich, ja, und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen. Und da hat meine Mutter da gelegen, die Augen verdreht und Mund offen, ein Albtraum für mich. Wer hatte denn die Wohnung ausgeräumt? Die Jungs, die hatten mir die Wohnung auf den Kopf gestellt. Ach so, ja. Also einfach so ja. Nur. Ja. Und die Mutter, da kommt die Mutter nach so vielen Jahren zum ersten Mal zu dir und stirbt bei dir? Ja, sie war 3 Tage bei mir und am dritten Tag, da ist sie dann auch verstorben. Sie kriegte einen Herzschlag. Und war dann auch war nichts mehr zu machen. So, jetzt sagst du, dass du nach diesen beiden Vorkommnissen, dein Mann ist zwar im Jahr 2000 verstorben, ja. Dass du jetzt über 10 Jahre oder seit 10 Jahren keine Ruhe findest. Irgendwie nicht, nein. Ich mache mir in allem so fürchterliche Vorwürfe, auch mit meiner Mutter. Ich habe eine Zeit wirklich überlegt, lädt sie die jetzt ein oder ich hatte dann immer für mich so gedacht, sie wollten nie Kontakt zu dir haben, warum jetzt? Warst du? Und war mit mir die ganze Zeit am Kämpfen gewesen. Hast du in diesen 10 Jahren irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Nein. Noch nie? Nein. Monika, meine Sendung ist jetzt gleich rum. Ich möchte das aber unbedingt dir auch jetzt hier in der Sendung noch sagen, dass ich glaube, dass das dringend notwendig ist. Dass das so eine enorme seelische Belastung auslöst, die beiden Ereignisse, ist mir völlig klar. Und dann auch noch kombiniert mit dem Gefühl, mit dem Schuldgefühl, dass du schuld dran bist, das musst du zusammen mit einer professionellen Person bearbeiten. Das schafft man. Ja, ich war, wie gesagt, 6 Wochen nachdem mein Mann gestorben ist, in einer Klinik gewesen, weil ich innerhalb von 3 Wochen, ich habe 10 Kilo abgenommen. Verstehe. Monika, ich muss dich ganz unhöflich unterbrechen, weil die Sendung gleich weg ist. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir, ja? Ja, ist auch. Bis gleich, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Malte E-Mails. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Das ist dann unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Bis dahin, tschüss.